Es fiel mir schwer, bei der Vorstellung, dass ich dieses Monstrum mit chinesischem Porzellan verglich, den nötigen Ernst zu bewahren. Der Nachbar fand die Sache nicht komisch. Ich sah, wie sein fettes Gesicht rot anlief. Auf dem Gipfel des Zorns platzte er heraus: »Nein, Sie sind schuld! Und Ihre Frau! Und die Schokolade!« Außer Atem vor Wut reckte er das Kinn vor, um die Unwiderleglichkeit seiner Behauptung zu verdeutlichen. Trotzdem dachte ich nicht daran, mich zu entschuldigen. Lächelnd gab ich dem gesunden Menschenverstand Ausdruck. »Na, das kann ja nicht so schlimm sein, wenn man mit einem großen Arzt verheiratet ist.« Er lief abermals rot an, schüttelte den Kopf, wusste aber nichts mehr zu erwidern. »Mein lieber Palamed, erzählen Sie mir doch mal, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben,« fragte ich, lässig wie ein Golfspieler. Die Frage schien ihn so zu empören, dass ich schon dachte, er werde türknallend verschwinden. Wunschdenken. Er brummte am Ende sogar eine Antwort. »Im Krankenhaus.« Ganz wie ich vermutet hatte. Aber ich stellte mich dumm. »Bernadette war Krankenschwester?« 15 Sekunden verächtliches Schweigen. »Nein.« Ich hatte vergessen, dass ich ihm keine Gelegenheit lassen durfte, eines seiner beiden Lieblingswörter zu benutzen. Im Anschluss an dieses »Nein« konnte ich ihm zusetzen, so viel ich wollte. Ich erhielt nicht mehr den geringsten Aufschluss über Madame Bernardins Herkunft. Er beruhigte sich. Nach und nach wurde er sich seines Sieges bewusst. Gewiss, wir hatten ihn in eine heikle Situation gebracht. Wir hatten ihn gezwungen, uns seine Frau vorzustellen, und in der Schokoladenaffäre hatten wir uns über sein Verbot hinweggesetzt und ihn damit in seiner Gattenautorität gekränkt. Aber letzten Endes gewonnen hatte natürlich er. Um in diesem unerbittlichen Kampf den Sieg davonzutragen, nützte es nichts, der Intelligentere und Geschicktere zu sein. Es nützte nichts, Humor zu haben und den anderen mit Sturzbächen von Gelehrsamkeit überschütten zu können. Um zu siegen, musste man der dickfälligere, unbeweglichere, niederschmetterndere, unhöflichere und leerere sein. Dies war ohne Zweifel das Wort, das ihn am besten traf. Leer. Monsieur Bernardin war in dem Maße leer, in dem er dick war. Weil er so dick war, hatte er viel Volumen, das seine Leere umfasste. So ist es in allem. Die Walderdbeeren, die Eidechsen und die Aphorismen sind dicht und verheißen Fülle, während die großen Kürbisse, die Käsesoufflés und die Antrittsvorlesungen in gleichem Maße aufgebläht wie leer sind. Darin ist nichts Tröstliches. Die Macht der Leere ist fürchterlich. Sie wird von unerbittlichen Gesetzen regiert. Zum Beispiel schließt die Leere das Gute aus. Sie versperrt ihm trotzig den Weg. Dagegen wartet sie nur darauf, sich vom Bösen erfüllen zu lassen, als ob sie zu ihm uralte Beziehungen unterhielte, als ob sie beide Vergnügen daran hätten, sich wiederzusehen und über gemeinsame Erinnerungen zu plaudern. Wenn das Wasser ein Gedächtnis hat, warum sollte die Leere keines haben? Ein Gedächtnis, das den Fremdenhass gegen das Gute aufbewahrt. Dich kenne ich nicht, also mag ich dich nicht, und ich wüsste nicht, warum sich das ändern sollte. Und sich immerfort mit dem Bösen verbrüdert. Mein alter Freund, du hast bei deinen Aufenthalten so viele Spuren hinterlassen bei mir. Du bist hier wie zu Hause. Gewiss wird es immer Leute geben, die sagen, dass Gut und Böse nicht existieren. Das sind diejenigen, die mit dem wahren Bösen noch nie zu tun gehabt haben. Das Gute ist viel weniger überzeugend als das Böse. Es liegt daran, dass beide in ihrem chemischen Aufbau verschieden sind. Wie das Gold findet sich auch das Gute in der Natur niemals in reiner Form. Es erscheint daher normalerweise nicht gerade imponierend. Es hat die unangenehme Eigenschaft, nichts zu bewirken und stellt sich stattdessen gern zur Schau. Das Böse dagegen ist wie ein Gas. Nicht leicht zu sehen, aber am Geruch zu erkennen. Meistens stagniert es und bildet eine erstickende Hülle. Zuerst weckt es den Anschein, als wäre es unschädlich, und dann sieht man, wie es wirkt. Macht sich klar, wie viel Boden es schon gewonnen, wie viel Arbeit es geleistet hat, und man wird niedergestreckt, denn in diesem Augenblick ist es schon zu spät. Das Gas lässt sich nicht vertreiben. Ich lese im Lexikon. Eigenschaften der Gase. Ausdehnbarkeit. Elastizität des Volumens. Kompressibilität. Geringes spezifisches Gewicht. Man könnte schwören, eine Beschreibung des Bösen. Aber Monsieur Bernardin war nicht das Böse, er war nur ein großer, leerer Schlauch für das Verderben bringende Gas. Ich hatte ihn zunächst für harmlos gehalten, weil er stundenlang dablieb, ohne etwas zu tun, aber das war nur der Augenschein. In Wahrheit stand er im Begriff, mich zu vernichten. Um 6 Uhr ging er. Am nächsten Tag kam er um 4 und ging um 6. Am übernächsten, Ankunft 4 Uhr, Aufbruch 6. Und so weiter. Manche Leute treffen sich zu einem 5-Uhr-Tee, die diskrete Umschreibung für ein Schäferstündchen. Unser 4-Uhr-Café wäre das Gegenteil davon. Und trotzdem, er hat eine Kranke geheiratet. Ist das ein mildernder Umstand? Stell dir mal vor, was das für ein Leben sein muss mit dieser Frau. Lies nun mal Ungeduld des Herzens. Emil, die Bücher sind nicht der Schlüssel zu allem. Natürlich nicht. Aber auch die Bücher sind Nachbarn. Traumnachbarn, die einen nur besuchen, wenn man sie herbeiwünscht. Und wieder gehen, wenn man genug von ihnen hat. Nimm mal an, Zweig ist ein Nachbar von uns. Und was sagt dieser Nachbar? Er sagt, es gibt ein gutes und ein schlechtes Mitleid. Dass es das Gute ist, von dem Monsieur Bernardin sich leiten lässt, davon bin ich nicht überzeugt. Haben wir ein Recht, über ihn zu urteilen? Gegen einen solchen Flegel haben wir jedes Recht. Hat er ein Recht, uns 2 Stunden pro Tag zu belästigen? Trotzdem, ich wollte sagen, zu Anfang muss es wohl aus Großmut gewesen sein, dass er Bernadette geheiratet hat. Du hast doch gesehen, wie er sie an dem Abend neulich behandelt hat. Findest du das großmütig? Wer sich einer Behinderten annimmt, muss deshalb noch kein Heiliger sein. Ein Heiliger nicht, aber ein anständiger Mensch. Er ist kein anständiger Mensch. Schlecht angewandte Güte ist keine Güte. Was wäre aus ihr geworden, wenn er sie nicht geheiratet hätte? Das wissen wir nicht. Wie war sie vor 45 Jahren? Jedenfalls, unglücklicher wäre sie ohne ihn auch nicht geworden. Und er? Wie war er damals? Als schlanken Jüngling kann ich ihn mir nicht vorstellen. Schlank wird er wohl nicht gewesen sein. Aber jung muss er gewesen sein, ist dir das klar? Manche Menschen sind niemals jung. Er muss doch schließlich mal Medizin studiert haben. Kann ein Idiot das schaffen? Am Ende glaube ich noch, er kann es. Nein, das ist unmöglich. Ich glaube vielmehr, das Altwerden ist ihm schlecht bekommen. Sowas gibt es. Wer weiß, wie wir in 5 Jahren sind. Eins ist sicher. So wie Bernadette wirst du nicht aussehen. Juliette lachte und fing an zu stöhnen. Suppe, Suppe. Mitten in der Nacht wurde ich wach. Ich war auf etwas ganz Selbstverständliches gestoßen, das ich noch nicht zu formulieren gewagt hatte. Monsieur Bernardin war die mythische Nervensäge. Dass eine Nervensäge war, wussten wir natürlich schon, aber das genügte nicht. Viele Leute kann man so bezeichnen. Unser Nachbar aber verkörperte den reinen Typus. Ich ging die Gestalten aus den antiken oder modernen Mythologien durch, die ich kannte. Der Fächer der möglichen Figuren entfaltete sich. Alles gab es dort schon, bis auf den Archetyp. Es gab den Zudringlichen, den alles zermalmenden Schwätzer, den Verführer, dem man sich hingab, nur um ihn loszuwerden, Damen, die Langeweile im Superlativ um sich verbreiten, und Kinder, die man aus dem Fenster werfen möchte. Niemand aber kam unserem Quälgeist nahe. Mir hingegen war es vergönnt gewesen, demjenigen zu begegnen, der, abgesehen davon, dass er seinen Nächsten nervte, nicht die Spur einer Lebensaufgabe oder eines Daseinsgrundes hatte. Arzt sollte er sein? Ich hatte ihn nie jemanden behandeln sehen. Die Hand auf Juliettes Stirn zu legen oder Bernadette am Auslecken einer Schüssel Schokoladensoße zu hindern, stellte ja wohl keine ärztliche Tätigkeit dar. In Wahrheit war Monsieur Bernardin nur auf der Welt, um andere anzuöden. Der Beweis ist, dass kein Fünkchen Lebensfreude von ihm ausging. Ich hatte ihn beobachtet. Ihm war alles zuwider. Ob essen oder trinken, im Wald spazieren gehen, reden, zuhören, lesen oder schöne Dinge anschauen, nichts von alledem tat er gern. Das Schlimmste war, dass es ihm nicht mal Vergnügen machte, mich anzuöden. Er tat es gründlich, weil es nun mal seine Mission auf Erden war, aber es bereitete ihm keinerlei Freude. Er schien es sterbenslangweilig zu finden, mich zu langweilen. Wäre er wenigstens wie diese zänkischen alten Weiber gewesen, die eine perverse Lust dabei empfinden, wenn sie andere rasend machen. Die Vorstellung, dies würde ihn freuen, hätte mich getröstet. So vergiftete er also sich selbst das Leben und zugleich das meine. Es war ein Albtraum. Oder schlimmer, denn auch die entsetzlichsten Träume haben ein Ende, während für meine Heimsuchung keines abzusehen war. Ja, ich machte mir Sorgen für die Zukunft. Es gab keinen Grund, warum die Lage sich hätte bessern sollen. Weit und breit war nicht die kleinste Andeutung eines Auswegs zu sehen. Wäre dieses Haus für uns nicht unser Haus gewesen, hätten wir ausziehen können. Aber dafür liebten wir diese Lichtung schon zu sehr. Sie war unser gelobtes Land, und kein Monsieur Bernardin sollte uns daraus vertreiben. Eine andere Hypothese war der Ausweg aus jeder menschlichen Existenz, der Tod. Das natürliche Ableben unseres Nachbarn. Das wäre die Ideallösung gewesen. Leider war er zwar 70 und verfettet, aber sein Ende schien nicht unmittelbar bevorzustehen. Obendrein hatte er als Arzt sicher eine überdurchschnittliche Lebenserwartung. Die letzte Möglichkeit brachte Juliette immer wieder zur Sprache, ihm den Einlass zu verweigern. Dies, wohlgemerkt, hätte ich tun müssen. Es wäre unser gutes Recht gewesen, und jeder andere als ein armer, kleiner, verschüchterter Gymnasiallehrer wie ich hätte auch die Kraft dazu gefunden. Aber man kann sich nicht aussuchen, wer man ist. Meine Furchtsamkeit hatte ich mir nicht ausgesucht, sie war mir auferlegt worden. Nicht ohne Spott fand ich mich mit dem Gedanken ab, dies sei mein Schicksal. Man kann nicht 40 Jahre lang Griechisch und Latein unterrichten und von der Mythologie unberührt bleiben. Es gab also, wenn schon keine Gerechtigkeit, so doch wenigstens einen Zusammenhang in dieser Schicksalsfügung. Mir, dem Philologen, kam es zu, einer neuen archetypischen Gestalt zu begegnen. Es war, als hätte ein Spezialist für Leberleiden sich gegen Ende seines Lebens eine Leberzirrhose zugezogen. Ein Unglück, das alles in allem doch den Rechten getroffen hätte. Lächelnd drehte ich mich im Bett herum, denn soeben hatte ich eine komische und betrübliche Wahrheit begriffen, nämlich, dass der Sinn der Trost der Schwachen war. Gewiss, Heerscharen von Philosophen hatten die schon vor mir erkannt, aber die Klugheit der anderen hat noch niemandem etwas genützt. Wenn der Zyklon hereinbricht, der Krieg, die Ungerechtigkeit, die Liebe, die Krankheit, der Nachbar, ist man immer allein, ganz allein, kaum geboren und schon weise. Und wenn wir nun einen Fernseher kauften? Juliette hätte beinahe die Kaffeekanne umgestoßen. Du spinnst! Nicht für uns, für ihn. Einfach so. Und wenn er dann herkommt, setzen wir ihn vor den Fernseher und haben unsere Ruhe. Ruhe? Bei dem Höllenlärm? Du übertreibst. Es ist vulgär, aber der Lärm ist nicht so schlimm. Nein, das ist keine gute Idee. Dann passiert eins von beiden. Entweder mag Monsieur Bernardin das Fernsehen nicht und ist noch verdrossener als vorher, ohne sich aber deshalb zu verziehen. Oder es gefällt ihm und dann bleibt er jeden Tag 4, 5 oder 7 Stunden bei uns. Furchtbar. Daran habe ich nicht gedacht. Und wenn wir ihnen den Fernseher schenken? Sie lachte laut auf. In diesem Augenblick läutete das Telefon. Wir schauten uns entsetzt an. Seit fast 2 Monaten wohnten wir nun schon hier und hatten noch keinen Anruf bekommen. Juliette stammelte: Glaubst du das? Ich fing an zu schimpfen. Natürlich, das ist er. Wer denn sonst? Von 4 bis 6 genügt ihm nicht mehr. Jetzt geht er schon beim Frühstück los. Emil, ich bitte dich, geh nicht dran, sagte meine Frau in flehendem Ton. Sie war aschfahl. Ich könnte schwören, ich wollte den Hörer nicht abnehmen. aber es erging mir wie mit dem Klopfen an der Tür. Es war stärker als ich. Mir war elend, ich bekam keine Luft mehr. Und dieses Läuten hörte und hörte nicht auf, womit die Identität des Anrufers feststand. Schamrot und mit den Nerven am Ende rannte ich zum Apparat und nahm ab, mit dem Blick auf Juliette, die das Gesicht in den Händen verbarg. Und mit welcher Verblüffung hörte ich nicht, statt der erwarteten Knurrtöne, die lieblichste und jüngste aller Frauenstimmen. »Monsieur Azel, habe ich Sie geweckt?« Sofort konnte ich wieder frei atmen. »Claire!« Meine Frau machte ein ebenso freudig überraschtes Gesicht wie ich. Claire war die beste Schülerin, die ich in 40 Jahren unterrichtet hatte. Wir fühlten uns ein wenig wie ihre Großeltern. Die Kleine erklärte mir, dass sie gerade ihren Führerschein gemacht hatte. Nun hatte sie sich einen Gebrauchtwagen gekauft, der noch fuhr, und freute sich darauf, uns zu besuchen. Aber selbstverständlich, Claire, niemand ist uns willkommener. Ich beschrieb ihr den Weg. Sie sagte, sie käme übermorgen gegen 3 Uhr nachmittags. Ich wollte mich schon freuen, da dachte ich an Monsieur Bernardin. Aber leider war das Mädchen schon im Begriff, sich zu verabschieden. Ich kam nicht mehr dazu, eine andere Zeit vorzuschlagen. Gedankenschnell hatte sie aufgelegt. »Sie besucht uns übermorgen Nachmittag«, erklärte ich in süß-saurem Ton. »Samstag? Wie herrlich! Ich hatte Angst, wir sehen Sie nie wieder.« Juliette war selig. Es kostete mich einigen Mut, hinzuzufügen. »Sie kommt um 3. Ich wollte eine andere Zeit vorschlagen, aber...« »Ach!« Ihre Freude mäßigte sich ein wenig. Trotzdem brachte sie es fertig zu lachen. »Wer weiß!« Vielleicht wird das ein sehr komisches Zusammentreffen. Ich fragte mich, ob sie wohl selbst glaubte, was sie da sagte. Claire war ein Mädchen aus einer anderen Zeit. Ich sage das nicht, weil sie in ihrer Jugend Latein und Griechisch gelernt hatte. Sie wäre auch ohne diese Wunderlichkeit nicht ganz von heute gewesen. Ihr Gesicht war so sanft, dass die Zeitgenossen sie nicht hübsch fanden. Und sie lächelte so viel, dass die jungen Leute sie für dumm hielten. Sie konnte Seneca und Pindar beim Lesen frei in ein elegantes und geschmeidiges Französisch übersetzen, anscheinend ohne an dieser Fähigkeit irgendetwas Besonderes zu finden. Aber ihren Mitschülern entging dieses Wunder nicht und sie fanden darin einen Grund, sich über Claire lustig zu machen. Ich habe oft bemerkt, dass Gymnasiasten die Intelligenz verabscheuen. Unbekümmert um all dies ging Claire souverän ihren Weg. Zwischen ihr und mir war eine echte Freundschaft entstanden. Ihre Eltern waren brave Leute, die ihr die Neigung zu den alten Sprachen auszureden versuchten. Wie glücklich wären sie gewesen, hätte Claire sich für eine seriöse Ausbildung in Buchhaltung oder Verwaltung entschieden. Aber eine tote Sprache zu lernen, erschien ihnen als die unbegreiflichste Zeitverschwendung. Und dann auch noch 2. Ich hatte Claire einmal zum Mittag eingeladen. Damals muss sie 15 gewesen sein. Juliette war sofort vernarrt in sie und ihre Zuneigung wurde erwidert. Um ihre Eltern zu sein, fanden wir uns zu alt. Sie war uns wie eine Enkelin. Zwischen uns dreien war eine Bindung von seltener Kraft entstanden. Inzwischen war Claire der einzige Mensch in der Außenwelt, an dem uns etwas lag. Ihren Namen trug sie zurecht. Von ihr ging ein Licht aus, das den Blick auf sich zog. Sie war eines von jenen Ausnahmegeschöpfen, deren Anwesenheit allein schon genügt, um andere glücklich zu machen. Claire war nun 18, aber sie hatte sich nicht verändert. Wir hatten sie seit 10 Monaten nicht mehr gesehen und nichts hatte die tiefe Zuneigung, die uns verband, beeinträchtigen können. Mich nannte sie noch immer Monsieur Azel, während sie Juliette seit ihrer ersten Begegnung mit dem Vornamen anredete. Das wunderte mich nicht weiter, schließlich war meine Frau ja auch meine Tochter und stand deshalb dem Mädchen näher. Claire war kaum 10 Minuten bei uns, da strahlten wir schon mit ihr. Das kam nicht so sehr von dem, was sie zu erzählen hatte, es kam aus ihrem Wesen. Ihre Heiterkeit sprudelte auf uns über. Wir waren so froh, dass sie uns nicht vergessen hatte. An der Außenwelt lag uns nichts, aber sie, Claire, war uns unentbehrlich. Es klopfte an die Tür. 4 Uhr schon. Und dabei hatte ich mir fest vorgenommen, die Kleine auf den ungelegenen Besuch vorzubereiten, damit sie im Bilde war. »Ach, Sie erwarten jemand? Ich gehe gleich.« »Nicht doch, Claire, ich bitte Sie.« Monsieur Bernardin schien es zu empören, dass wir die Unverfrorenheit besaßen, während der Stunden, die seither ihm vorbehalten waren, jemand anders zu empfangen. Er knurrte etwas durch die Zähne, als sie mit ihrem liebenswürdigsten Lächeln ihm guten Tag sagte. Juliette und ich, wir schämten uns für seine Grobheit, wie wenn wir selbst daran schuld gewesen wären.